Viertes Kapitel. Der Sturm. Ich fand meinen Onkel unter dem Giebeldache stehend, die Wetterzeichen beobachtend, eine Pfeife zwischen den Fingern. »Onkel«, sagte ich, »in der Sandager Bucht sind Männer an Land.« Weiter kam ich nicht. Ich vergaß in der Tat nicht nur meine Worte, sondern selbst meine Müdigkeit, so seltsam war die Wirkung auf Onkel Gordon. Er ließ seine Pfeife fallen und lehnte sich mit hängendem Unterkiefer, starren Augen und totem blassem Gesicht an die Hausmauer. Wir müssen einander wohl eine Viertelminute lang schweigend angeblickt haben, ehe er die folgende sonderbare Antwort gab. Hatte er eine Pelzkappe auf? Ich wusste jetzt so gut, wie wenn ich dabei gewesen wäre, dass der Mann, der in Sandag begraben lag, eine Pelzkappe getragen hatte und dass er lebend an Land gekommen war. Zum ersten und einzigen Male verlor ich die Geduld mit dem Mann, der mein Wohltäter und der Vater des Mädchens war, das ich zu meiner Frau zu machen hoffte. »Diese waren lebende Menschen«, sagte ich, »vielleicht Jakobiten, vielleicht Franzosen, vielleicht Seeräuber, vielleicht auch Abenteurer, die hierher gekommen sind, um das spanische Schatzschiff zu suchen. Was sie aber auch sein mögen, sie sind jedenfalls eurer Tochter und meiner Cousine gefährlich. Und was euer eigenes angstgequältes Gewissen betrifft, so kann ich euch nur sagen, dass der Tote dort, wo ihr ihn gebettet habt, gut schläft. Ich habe heute Morgen an seinem Grabe gestanden. Er wird nicht erwachen, bevor die Posaune des Gerichts ertönt.« Mein Verwandter sah mich während meiner Rede blinzelnd an. Dann schlug er eine Weile den Blick zu Boden und zerrte blöde an seinen Fingern. Es war klar, dass er der Sprache nicht mächtig war. »Kommt«, sagte ich, »ihr müsst an andere denken. Ihr müsst mit mir den Berg hinaufsteigen und euch das Schiff ansehen.« Ohne ein Wort oder einen Blick gehorchte er und folgte langsam meinen ungeduldigen Schritten. Alle Spannkraft schien aus seinem Körper gewichen, und statt wie sonst von einem Stein zum anderen zu springen, kletterte er mühsam die Felsen hinauf und hinunter. Es gelang mir auch nicht, ihn durch meine Rufe zur Eile anzuspornen. Ein einziges Mal antwortete er weinerlich und im Tone eines Menschen, der körperliche Schmerzen leidet, »Ja, ja doch, ich komme schon.« Lange ehe wir den Gipfel erreichten, empfand ich nur noch Mitleid mit ihm. War das Verbrechen auch ungeheuerlich gewesen, die Strafe war ihm augenscheinlich angemessen. Endlich hatten wir die Spitze erreicht und konnten uns umsehen. Alles lag düster und drohend vor unseren Augen. Der letzte Sonnenstrahl war verschwunden.